Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Die zweite Stunde. Hier geht's gleich weiter mit den Konzerttipps, aber erst noch mal ein bisschen Musik, weil so viel Konzerttipps gibt's natürlich auch wiederum nicht. Bei diesem wundervollen Wetter will da schon in die kleinen stickigen Konzerthallen gehen. Das Wetter, die Natur, der Strand lockt natürlich auch sehr, sehr. Ja, eben gerade hörten wir die Howling Bells mit dem Track Slow Burner. Das Ganze vom letzten Album Heartstrings erschien im Mai und auch die nächste Platte schon ein Tick älter von Live Vollebeck, ein Songwriter aus den USA. Der hat eine Platte aufgenommen mit North Americana und davon hören wir den Track Southern United States. Southern United States, that dream of standing under the Memphis moon with William Blake painting the Crosby crooning, and his father was a sailor. Left his mother young, and since she dressed him the same, he'd take after his father without the last name. A Welshman from Tennessee. Yes, he spoke with an accent that resembled no other. He was cut from the cloth, and he showed me his daughter. Oh, and Lily was a rose. Married into money, oh, but it only changed her clothes. And then she found out, but everybody knows, oh, that with her eyes half closed and her hands risen, she leaned in to talk, and I leaned in to listen. She said those political songs, they're worth missing. And I woke at the wheel with the wind. Fluttering in my ears, I was following my heart like I had it for years. And I put on Lou Reed's Berlin. I had a friend once that asked me, who needs Berlin? Oh, I said, I guess it just depends on the state you chose. I was stopped at the border. I don't know what it is they thought I had, but by the end I'd had it. Low Texas draw coming over the static. I looked up at the bristling stars, and they looked so sad. It was the sun. United States. Live Wollebeck mit seinem Track Southern United States von dem ja auch wirklich sehr guten Singer-Songwriter-Album North Americana betitelt. Americana, die Musik hier auch eigentlich gleich schon im Plattentitel mit drin. Fanfalo als nächstes, auch die haben vor einigen Monaten schon, muss ich sagen, eine Platte veröffentlicht, die hier ziemlich kurz gekommen ist. Let's Go Extinct heißt diese und auch davon nochmal ein Track, der da heißt A Distance. Ah, herrlicher, ordentlicher Gitarrenkrach hier von einer Band aus Leeds, die heißen Menace Beach. Haben vor kurzem mit Low Talker so eine EP veröffentlicht mit 5 Stücken drauf. Davon hörten wir den Track Cheerleader. So, jetzt geht's hier zu den Konzerttipps über. Was läuft die kommende Woche in Hamburg? Es geht los mit Dienstag, den 22. Juli. Da spielen die Eels, die Band um Mark Oliver Everett, in der Leisthalle, also in der Musikhalle. Und vom letzten Album The Cautionary Tale of Mark Oliver Everett hier der Track Mistakes of My Youth. Mistakes of My Youth. Das war ja eine kleine Geschichte aus dem Leben von Mark Oliver Everett von den Eels. Die Eels spielen live am Dienstag, den 22.07. in der Leitzhalle. Dann am Donnerstag sind Soap and Skin zu Gast im Übung gefährlich. Das ist eigentlich nur Anja Plaschk. Die kommt aus Österreich, hatte zwei Platten veröffentlicht, vor allem die Ehre. Die erste gefiel mir sehr gut. Love Tune for Vacuum, damals betitelt, von der wir den Track Spherical. Slugs I bored with a bark in their spiracle. When I was a child, peers pushed me hard in my head, in my neck, in my chest, in my waist, in my butt. I still beg, please help me. And bored with a bark in their spiracle. When I was a child, foes pushed me hard in my neck, in my chest, in my waist, in my butt. I still beg, please help. Das war ein Track von Soap and Skin. Ihr könnt die Dame live erleben. Am Donnerstag, den 24.07. spielt sie im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag sind Slim Chestnuts Auto Club zu Gast im Knust. Die Band kommt aus den USA, kommt aus Denver, Colorado. Gibt es auch schon seit 92, haben richtig viele Platten veröffentlicht, sind aber in Europa trotzdem kaum bekannt, sollen aber live ganz, ganz großartig sein. Hier kommen Slim Chestnuts Auto Club mit ihrem Track. Cranston heißt er. Shutters in your doors. You lock your window with the city center's back in Cranston. He says it oh so right. He's come to settle up the score. He's come to say goodbye to Cranston. City, say goodnight. Need I remind the folks of Cranston? You've done your Bible well. The city center sits up there. He sits up down in hell. The center doesn't come from night's bell. Come back to Cranston if you dare. Said it all so well. They got a problem out Cranston. Till you start to boil. I hear murderers and hello, hello, hello. and a crackster. They'll have a bullet just shoot upon its ear. This was a rubber bug with womanly intention. It spoke so loud, no one could hear. Da darf dann auch etwas Polka getanzt werden im Publikum. Cranston ist dieser Track hier von Slim Chestnuts Auto Club. Ihr könnt die Band live erleben im Knust, und zwar am Donnerstag, den 24.07. Am gleichen Tag spielt This is the Kid im Haus 73 im kleinen Donner. This is the Kid, das ist Katie Staples, die hat vor schon gut 2 Jahren, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Platte veröffentlicht, Wriggle Out the Restless. Es gibt auch wohl dieses Jahr eine neue, aber die ist zumindest noch nicht erschienen. Vielleicht spielt sie live einige Lieder davon. Hier auf jeden Fall ein älterer Track von ihr. See Here von This is the Kid. Climbed over. Das waren This is the Kid. Schönstes Singer-Songwriting hier von einer Dame aus England. Katie Staples heißt sie. Ihr könnt sie live erleben. Am Donnerstag, den 24.07. spielt sie im kleinen Donner im Haus 73. Am Freitag dann kommen wir zu unserem Konzerttipp der Woche. Das sind Teen, vier Damen aus New York, die im Aalhaus spielen. Und von ihrem ersten Album In Limbo kommt hier ihr Track Come Back. Das war ein Track von Teen von ihrem ersten Album In Limbo, erschien vor gut 2 Jahren. Teen sind 4 Frauen, die in Brooklyn ihre Zelte aufgeschlagen haben. 3 davon sind übrigens die Schwestern Lieberson. Eine davon, Christina Lieberson, hat mal früher bei Here We Go Magic an den Keyboards die Tasten gedrückt und da hat sie dann irgendwann aufgehört, hat Teen gegründet. Die Musik der Band ist sehr abwechslungsreich und immer irgendwie Pop im weitesten Sinne, mal mit einem Ausflug in das Melodienmeer der 60er Jahre. Jahre, so wie gerade eben gehört, auf ihrem Debütalbum In Limbo, mal aber auch modern R&B-Ausflüge, wie auf ihrem aktuellen Longplayer The Way and Color. Die Platte habe ich nicht, aber ich habe was im Netz gehört, gefällt mir nicht so richtig gut, zumindest der einen Track, den ich dort mal gehört habe. Die erste Platte dann doch ein Tick besser. Die Band spielt live am Freitag im Aalhaus, das ist der 25.07. und das Ganze ist Konzerttipp der Woche. Noch ein Track hier von Teen, der heißt Electric. Thank you. Florentin, vier Damen aus Brooklyn, New York, die am 25.07. am Freitag im Aalhaus gastieren. Das ganze Konzerttipp der Woche. Kleiner Laden, kleiner Club, nettes Ambiente, nette Atmosphäre. Auf jeden Fall sollte man dort mal vorbeischauen, wenn man nichts anderes vorhat. Was ihr nicht tun solltet, ist in den Stadtpark gehen am Freitag. Dort sollte eigentlich Snoop Doggy Dogg aka Snoop Lion spielen. Das ganze Konzert wurde abgesagt. Und dann noch ein Tipp für den Dachgarten des Übel und Gefährlichs. Dort spielt nämlich Stu Larsen, ein Singer-Songwriter, der auch gerade eine neue Platte veröffentlicht hat. Ich habe nur eine ältere Scheibe gefunden zu Hause, von der hier der Track Paper Sails. 1, 2, 3. Been sailing in the ocean with a compass and it's broken, and it seems we haven't spoken in a while. Our paper sails are ripped and torn, and our wilderow is gone, so we'll drift until we see the light of day. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Well, we woke up hand in hand with the promise of dry land. It was close enough to fill us with relief, but we've got nowhere to go and no way to call back home, so it seems we're all alone in this place. And oh, it's gonna be a long, long night. Oh, it's gonna be a long, long night. Oh, oh, oh, I will fight for you. And I will fight for you. And I will fight for you. I will fight for you. Stuck on this island every day, I see you crying. Baby, please know that I'm trying to be brave. I'll build a raft for you. I'd sail into the afternoon. I'd do anything to get you free. No, it's gonna be a long, long night. Oh, it's gonna be a long, long night. Oh, oh, oh, I will fight for you. I will fight for you. Fight for you. I will fight for you. I will fight for you. I will fight for you. I will fight for you. I will fight for you. I will fight for you. Fight for you. Das war Stu Larsen mit seinem Track Paper Sails. Der Herr spielt live am Freitag, den 25.07. im Übel und Gefährlich, und zwar obendrauf im Dachgarten. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Viel gibt's nicht, aber immerhin 2, 3 nette Konzerte, denke ich mal, habt ihr zur Auswahl. Nächste Woche gibt's dann richtig wenig, aber dafür natürlich trotzdem hier viel Musik an dieser Stelle. Weiter geht's mit Laurel Meets the Obsolete, einem Duo aus Mexiko, von ihrem Album Chambers. Hier der Track Thought About Night Noon. Right. just want you to know you're the only one that pulls me in. You changed everything. Like one small shaft of light flooding into my eyes. I will never see things just the same. Seems so significant, and at the drop of a hat, I could leave almost everything that I've ever known. So here we go. Step out into the wild. There's a beautiful storm in your eyes. We're perfectly intertwined. It's quite old. You could be my way of life. Sea salt sits on your lips. Birds fall earthward from cliffs. Thought I couldn't do this, but I'm fine, 'cause you're by my side. And it doesn't seem so significant, and at the drop of a hat, my whole world's getting different. So here we go, off the road. Step out into the wild. There's a beautiful storm in your eyes. We're perfectly intertwined. It's quite all. Das war Lewis Watson, ein Singer-Songwriter aus England, der vor kurzem The Morning veröffentlicht hat. Ein Album mit ja, eigentlich ganz guten Tracks drauf. Sein Song gerade eben hieß Into the Wild. Und ja, der nächste Track kommt von Dylan von ihrem neuesten Album The Unknown. Track heißt A Matter of Time. Tired. It's only